Peter. Ich tauch hinab, tanze heute die ganze Nacht. Draußen ist es dunkel, aber ich bin wieder wach. Ja. Trage Adidas und es ist schon wieder hell. Akku leer, Freunde weg, finde nicht mal mich selbst. Ich will, dass es mir heute gut geht. Ich raste aus, mir egal, ich könnte dunkel zusehen. Wo ist dein Problem? Ich will, es geht nicht. Und danach wird gefickt. Und ich tauche hinab. Bis ich nicht mehr lebe, bis ich nicht mehr lebe, nein. Bis ich nicht mehr lebe, bis ich nicht mehr lebe, nein, nein. Bis ich nicht mehr lebe, bis ich nicht mehr lebe, nein. Bis ich nicht mehr lebe, bis ich nicht mehr lebe, nein, nein. Und ich sauf, bis ich nicht mehr lebe. Und ich rauch, bis ich nicht mehr lebe. Bis ich nicht mehr lebe, bis ich nicht mehr lebe. Was geht, das ist zu spät. Egal, ich hab gelebt. Nur Scheiß im Kopf gehabt, gib mir Stoff und Schnaps. Die ganze Nacht und ich tauche ab, ja, ich tauche ab. Nur Scheiß im Kopf gehabt, gib mir Stoff und Schnaps. Die ganze Nacht und ich tauche ab, ich tauche ab. 1, 2, 3, 4, 5. Ich hoffe, du bleibst, das ist, was ich mir wünsch. Ich frage, magst du mich auch? Du sagst ja, ja, und ich bin dann im Rausch. Und ich kriege Applaus, strecke meine Haare nach dir aus. Ich rauche einen Sticky, habe Kopfschmerzen. Wie schlimm soll es denn noch werden? Und ich tauche ab, bis ich nicht mehr lebe, bis ich nicht mehr lebe. Bis ich nicht mehr lebe, bis ich nicht mehr lebe. Bis ich nicht mehr lebe, bis ich nicht mehr lebe. Bis ich nicht mehr lebe, bis ich nicht mehr lebe. Bis ich nicht mehr lebe, bis ich nicht mehr lebe, nein. Bis ich nicht mehr lebe, bis ich nicht mehr lebe, nein, nein. Bis ich nicht mehr lebe, bis ich nicht mehr lebe, nein. Bis ich nicht mehr lebe, bis ich nicht mehr lebe, nein. Und ich tauche und tauche und tauche. Ich will nach Hause, nach Hause, nach Hause. Brauch eine Pause, eine Pause, eine Pause. Doch ich saufe und saufe und saufe. Und ich tauche und tauche und tauche. Ich will nach Hause, nach Hause, nach Hause. Brauch eine Pause, eine Pause, eine Pause. Doch ich saufe und saufe und saufe. Und tauche und tauche. Nein, nein. Nach Hause, nach Hause. Pause, ne Pause, ne Pause. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Und ich tauch hinab, tanze heute die ganze Nacht. Draußen ist es dunkel, aber ich bin wieder wach. Trage Adidas und es ist schon wieder hell. Akku leer, Freunde weg, finde nicht mal mich selbst. Bis ich nicht mehr lebe, bis ich nicht mehr lebe. Bis ich nicht mehr lebe, bis ich nicht mehr lebe. Bis ich nicht mehr lebe, bis ich nicht mehr lebe. Bis ich nicht mehr lebe, bis ich nicht mehr lebe, nein, nein. Bis ich nicht mehr lebe, bis ich nicht mehr lebe, nein. Bis ich nicht mehr lebe, bis ich nicht mehr lebe, nein, nein. Bis ich nicht mehr lebe, bis ich nicht mehr lebe, nein. Bis ich nicht mehr lebe, bis ich